Erster danach führte mich der Mann zu dem Tor, das in Richtung Osten gewendet ist. Zweiter plötzlich erschien die Herrlichkeit des Gottes Israels aus dem Osten, wobei ihre Stimme wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen klang und das ganze Land von seinem Glanz leuchtete. Dritter, diese Erscheinung sah genauso aus wie die Visionen, die ich früher am Fluss Kebar gesehen hatte, weshalb ich mich voller Ehrfurcht mit dem Gesicht zu Boden warf. Vierter, die Herrlichkeit des Herrn zog durch das Tor, das nach Osten zeigte, in den inneren Bereich des Tempels ein. Fünfter, dann hob mich der Geist Gottes empor und brachte mich in den inneren Vorhof, wo ich sah, dass der gesamte Tempel von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt war. Sechster, während der Mann noch neben mir stand, hörte ich eine Stimme, die aus dem Inneren des Tempels zu mir sprach. Siebter, die Stimme sagte zu mir, Menschensohn, dies ist der Ort für meinen Thron, an dem ich für immer mitten unter den Israeliten wohnen werde, sofern sie meinen heiligen Namen nicht mehr durch ihren Götzendienst entehren. Acht. Früher bauten sie ihre eigenen Schwellen und Pfosten direkt neben meine, so dass nur eine Wand zwischen uns war, und sie beleidigten mich durch ihr schlimmes Verhalten, bis ich sie in meinem Zorn vernichtete. Neunter, von nun an müssen sie ihren Götzendienst und die Sünden ihrer Könige weit von mir fernhalten, damit ich dauerhaft in ihrer Mitte bleiben kann. Zehnter, du sollst dem Volk Israel den Tempel genau beschreiben, damit sie über ihre früheren Sünden nachdenken und sich für ihre Fehler schämen. Elfter, wenn sie Reue zeigen, erkläre ihnen den gesamten Bauplan mit allen Ein- und Ausgängen, damit sie alle Regeln und Vorschriften genau kennen und danach handeln. Zwölfter, das wichtigste Gesetz für den Tempel ist, dass der gesamte Bereich auf dem Gipfel des Berges als besonders heilig gelten muss. Dreizehnter, dies sind die Maße für den Altar, wobei jedes Maß etwas größer als ein normaler Meter ist, beginnend mit einem festen Sockel und einer schützenden Kante an der Außenseite. 14. Der Altar ist in mehreren Stufen aufgebaut, die von einem unteren Bereich am Boden bis zu einer größeren Ebene führen, wobei jede Stufe eine bestimmte Höhe und Breite hat. 15. Der obere Teil, auf dem das Opferfeuer brennt, ist sehr hoch und hat an den vier Ecken markante Erhöhungen, die man Hörner nennt. 16. Dieser obere Bereich des Altars ist quadratisch geformt und hat auf allen vier Seiten die gleiche Länge. 17. Auch die darunterliegende Ebene ist quadratisch und besitzt einen schmalen Rand, während die Stufen des Altars nach Osten ausgerichtet sind. 18. Der Herr sagte zu mir, Menschensohn, dies sind die Regeln für den Altar, sobald er fertig ist, damit man dort Brandopfer darbringen und Blut zur Reinigung sprengen kann. 19. Du sollst den Priestern aus der Familie Zadoks, die mir im Heiligtum dienen dürfen, ein junges Rind für ein Sündopfer übergeben. 20. Nimm etwas von dem Blut und streiche es an die vier Hörner des Altars sowie an die Ecken der Ebenen, um den Altar rituell von Sünden zu reinigen. 21. Danach sollst du das Tier für das Sündopfer an einem speziell dafür bestimmten Platz außerhalb des eigentlichen Heiligtums verbrennen. 22. Am zweiten Tag musst du einen Ziegenbock ohne Fehler als Sündopfer darbringen, um den Altar auf die gleiche Weise zu reinigen wie zuvor mit dem Rind. 23. Sobald diese Reinigung abgeschlossen ist, sollst du einen jungen Stier und einen Widder ohne Fehler als weitere Opfer auswählen. 24. Bringe diese Tiere vor den Herrn, damit die Priester Salz auf sie streuen und sie als Brandopfer für Gott vorbereiten können. 25. Du sollst 7 Tage lang jeden Tag einen Ziegenbock, einen Stier und einen Widder als Opfer vorbereiten, wobei alle Tiere vollkommen gesund sein müssen. 26. Während dieser 7 Tage sollen die Priester den Altar reinigen und ihn feierlich für den Dienst Gottes einweihen. 27. Wenn diese Zeit vorbei ist, dürfen die Priester ab dem 8. Tag eure regelmäßigen Opfer auf dem Altar darbringen, und ich werde euch gnädig annehmen.